Der Schamane erlebt nun tanzend die Abenteuer seines Doubles in der Anderswelt, zeigt, wie die Hilfsgeister ihn unterstützen. Der Assistent treibt das Geschehen mit schnellem Schlag dem Höhepunkt entgegen. Endlich bricht der Schamane Schaum vor Mund zusammen und liegt wie tot da. Der Assistent fleht das Tier-Double an, so schnell wie möglich zurückzukommen, aus Angst, der Schamane könnte auf immer in den anderen Welten verloren gehen. Nach einer Weile, man sieht, wie das Publikum die Luft anhält, zeigt der Schamane erste Lebenszeichen. Ein Flüstern ist zu hören. Einige der Geister sind zurückgekehrt. Der Schamane schreit, der Assistent eilt trommelnd zu Hilfe. Der Schamane springt auf, beginnt den pantomimischen Tanz erneut. Alle spüren, wie sein Geisterdubel mitsamt Gefolge zurückkehrt. Der Schamane beruhigt sich, wird friedlich. Der Assistent reicht ihm die Trommel. Der Schamane rezitiert nun, was die Hilfsgeister in jenen Sphären erfahren haben, in die kein Mensch je darf. Er erklärt, was zu tun sei, um den Geist der Krankheit zu vertreiben. Dann, mit einem Mal, steht der Schamane still, bleich und völlig erschöpft. Jemand reicht ihm eine Pfeife. Begierig, als sei es sein letztes Mal, fängt er an zu rauchen. Die Mission ist erfüllt. Schamanen sind, laut Iliade, charismatische Heroen, die Gefahren auf sich nehmen, um der Gemeinschaft zu helfen. Es sind aber beileibe nicht immer Männer. Bei den Völkern Sibiriens waren sowohl Männer als auch Frauen Schamanen, berichtet K. U. Solofefa vom Russischen Ethnographischen Museum in St. Petersburg. Aus Überlieferungen der Altaier, Tuwiner und Burjaten geht hervor, dass die ersten Schamanen Frauen waren. Die Fähigkeit der Frauen, Kinder zu gebären, machte sie zu besonderen Wesen, die Zugang zu einer anderen Welt hatten. Mancherorts, etwa bei den Tschuktschen und den nördlichen Jakuten, galten Schamaninnen sogar als mächtiger. Besonders talentiert waren auch jene mit verwandeltem Geschlecht, Männer, die sich wie Frauen gaben und umgekehrt.